Erster Nebukadnezar war im zweiten Jahr seiner Herrschaft. Er hatte Träume und konnte nicht schlafen. Zweiter, der König rief seine Zauberer und Wahrsager. Sie sollten ihm seinen Traum sagen. Dritter, der König sagte zu ihnen, ich hatte einen Traum. Ich will wissen, was er bedeutet. Vierter, die Männer antworteten dem König, erzähle uns den Traum. Dann sagen wir die Bedeutung. Fünfter, der König sagte, wenn ihr mir den Traum nicht sagt, sterbt ihr. Ich mache eure Häuser kaputt. Sechster, aber wenn ihr mir den Traum sagt, bekommt ihr Geschenke. Sagt mir jetzt den Traum. Siebter, sie sagten wieder, der König soll uns den Traum erzählen. Dann erklären wir ihn. Achter, der König sagte, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Ihr kennt meine Entscheidung. Neunter, wenn ihr den Traum nicht sagt, werdet ihr bestraft. Ihr wollt mich anlügen. Sagt mir den Traum. Zehnter, die Männer sagten, kein Mensch auf der Erde kann das tun. Kein König hat das früher verlangt. Elfter, das ist zu schwer. Nur Götter können das sagen. Aber sie wohnen nicht bei den Menschen. Zwölfter, da wurde der König sehr wütend. Er wollte alle weisen Männer in Babel töten. Dreizehnter, der Befehl kam heraus. Man suchte auch Daniel und seine Freunde. Man wollte sie töten. Vierzehnter, Daniel sprach klug mit Arioch. Arioch war der Chef der Wache des Königs. Fünfzehnter, Daniel fragte, warum ist der Befehl des Königs so streng? Arioch erklärte es ihm. Sechzehnter, Daniel ging zum König. Er bat um etwas Zeit. Dann wollte er die Bedeutung sagen. Siebzehnter, Daniel ging nach Hause. Er erzählte seinen Freunden Hanania, Misael und Asaja alles. Achtzehnter, sie sollten Gott um Hilfe bitten. Sie wollten nicht mit den anderen Weisen sterben. Neunzehnter, in der Nacht zeigte Gott Daniel das Geheimnis. Daniel lobte den Gott des Himmels. Zwanzigster, Daniel sagte, Gott soll für immer gelobt werden. Er hat alle Weisheit und Kraft. 21. Er ändert die Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt neue ein. Er gibt den Menschen Weisheit. 22. Er zeigt tiefe Geheimnisse. Er weiß, was im Dunkeln ist. Bei ihm ist das Licht. 23. Ich danke dir, Gott meiner Väter. Du hast mir Kraft und Weisheit gegeben. Du hast uns geantwortet. 24. Daniel ging zu Arioch. Er sagte, töte die weisen Männer nicht. Bring mich zum König. 25. Arioch brachte Daniel schnell zum König. Er sagte, ich habe einen Mann aus Juda gefunden. 26. Der König fragte Daniel, kannst du mir wirklich meinen Traum sagen? Kannst du ihn erklären? 27. Daniel antwortete, kein weiser Mann kann dieses Geheimnis sagen. 28. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Er zeigt Geheimnisse. Er zeigt, was in der Zukunft passiert. 29. O König, du hast im Bett über die Zukunft nachgedacht. Gott zeigt dir nun alles. 30. Ich bin nicht klüger als andere Menschen. Aber Gott zeigt mir das Geheimnis für dich. 31. O König, du sahst eine sehr große Figur. Sie glänzte hell und sah furchtbar aus. 32. Der Kopf war aus Gold. Die Brust und die Arme waren aus Silber. Der Bauch war aus Bronze. 33. Die Beine waren aus Eisen. Die Füße waren aus Eisen und aus Ton. 34. Dann kam ein Stein ohne Hilfe von Menschen. Er traf die Füße und machte sie kaputt. 35. Alles zerbrach in kleine Stücke. Der Wind wehte sie weg. Der Stein wurde ein großer Berg. 36. Das war der Traum. Jetzt sagen wir dem König die Bedeutung. 37. Du bist der König der Könige. Gott hat dir Macht und Ehre gegeben. 38. Du herrschst über Menschen und Tiere. Du bist der Kopf aus Gold. 39. Nach dir kommt ein anderes Reich. Es ist schwächer. Danach kommt ein drittes Reich aus Bronze. 40. Das vierte Reich ist hart wie Eisen, Eisen macht alles kaputt. So wird dieses Reich alles zerstören. 41. Die Füße waren aus Eisen und Ton. Das bedeutet, das Reich wird geteilt sein. 42. Die Zehen waren aus Eisen und Ton. Ein Teil ist stark, ein Teil bricht leicht. 43. Das Eisen und der Ton mischen sich nicht. Die Menschen heiraten zwar, aber sie halten nicht zusammen. 44. In dieser Zeit wird Gott ein Reich bauen. Es wird für immer bleiben. Es zerstört alle anderen Reiche. 45. Der Stein vom Berg hat alles zerbrochen. Gott zeigt dir die Zukunft. Der Traum ist wahr. 46. Da verbeugte sich der König vor Daniel. Er gab den Befehl für Geschenke. 47. Der König sagte, euer Gott ist der wahre Gott. Er zeigt alle Geheimnisse. 48. Der König gab Daniel viele Geschenke. Daniel wurde der Chef über das Land Babel. Er leitete alle weisen Männer. 49. Daniel bat den König um Hilfe für seine Freunde. Sadrach, Mesach und Abednego bekamen Aufgaben in Babel. Daniel blieb am Hof.